Bauerngerasse! Aus! Recht euch! Der Staatssekretär im Reichsjustizministerium, Dr. Freisler, spricht zu dem juristischen Nachwuchs. Augen gerade! Auf! Rührt euch! Kameraden, der Gedanke, euch hier zusammenzufassen, der eigenste Gedanke, Justizminister, Parteigenossen Kerl. Er hat das erste Mal den Versuch gemacht, Kandidaten einer Prüfung daran zu hindern, zu büffeln und von ihnen zu verlangen, dass sie stattdessen der freien Natur in Gemeinschaft leben, als Kameraden zusammenleben. Ich habe gesehen, der Versuch glückt, denn ich sehe, dass Sie als Soldaten des nationalen Sozialismus und damit Träger des neuen Staates, als diejenigen, die das Rückgrat des Staates, seine Rechtspflege verwalten wollen, innerlich, freudig mitmachen. Das ist die Hauptsache. Ach, und Herr, lieb, marschieren wir, um den Assessor kämpfen wir. Sie kommt in